Kapitel 31. Beim Schnitzel Nummer 50 kommt der Vater. Er sagt: Morgen ist Sonntag. Gehst du in die Kirche? Ja, Papa, antwortet Franz ohne Interesse in der Stimme. Gehst du auch zur Kommunion? Ja. Und singst du auch? Ja, Papa. Laut? Ja, Papa. Kapitel 32. Um Mitternacht kommt Maria zu Franz. Sie gibt Franz einen Kuss. Sie sagt: Es war schön in München. Danke für die schönen Sachen, die du mir gekauft hast. Maria legt ihre dicken Arme auf Franz' Schultern. Sie gibt Franz noch einen Kuss. Der Kuss ist sehr intensiv. Maria fragt: Franz, wann heiraten wir? Kapitel 33. Am nächsten Morgen ist das Wetter schlecht. Es regnet. Franz denkt: Wie langweilig. Franz frühstückt mit Vater und Mutter. Die Mutter erzählt von der Queen von England und von der Prinzessin von Monaco. Franz denkt: Wie langweilig. Der Vater sagt: Bayern München hat gewonnen. Wir werden Meister und wir spielen in der Champions League. Franz denkt: Langweilig. Kapitel 34. Franz geht in sein Zimmer. Er legt sich aufs Bett. Es regnet. Er macht das Radio an. Im Radio kommt ein französisches Chanson. Kapitel 35. Franz denkt: Mein Vater arbeitet den ganzen Tag. Meine Mutter arbeitet von morgens bis abends. Ich mache den ganzen Tag Schnitzel. Das Dorf ist klein. Die Leute sind langweilig.